Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen! Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In diesem Sinne heiße ich Sie alle herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland und Contrabanda FM, einem alternativen Radio hier in Barcelona, in der gräflichen Hauptstadt eines unmöglichen Landes. 91,4 FM. Wir senden jetzt jeden Montag von 13 bis 15 Uhr direkt aus dem Herzen dieser Stadt von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org zu hören. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel Musik. Contrabanda macht ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. A free voice in a world of little freedom. Una voz libre en un mundo poco libre. Herzlich willkommen noch einmal. Es ist Montag, der 11. November 2019. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Heute wie immer sehr viel auf unserem Magazinprogramm hier im Niemandsland. Wir werden natürlich sehr viel über die gestrige Wahl sprechen. Wir werden eine kleine Analyse wagen und einen Blick in die Zukunft. Dann gibt es wie immer ein Kapitel über den spanischen Bürgerkrieg. Es lebe der Tod. Es gibt eine Live-Reportage von der Plaza Universidad. Dann gegen 14 Uhr die Katastrophen und kommentierten Meldungen und danach gibt es noch die Barcelona-Nachrichten und Kino im Niemandsland, wie immer, wie jeden Montag. Doch zuerst die Apokalypse von Fehlfarben. Seine Nase steckt, verbrannte Erde, Schüsse in der Nacht, Bomben, Teppich. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 140. Miguel de Unamuno. No pasarán. Pasaremos. Un infierno de terror fascista. ¡Oh! ¡Viva la muerte! ¡Viva! Las banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Las libertades históricas. Fuertes cóndores germanos. Los bravos hombres del pueblo. Salamanca. Oktober 1936. Eine Antwort auf die Mordlust der Faschisten und Nationalen erteilt der spanische Philosoph Miguel de Unamuno am 12. Oktober 1936 bei einer Feier in Salamanca. Er ist zu diesem Zeitpunkt 72 Jahre alt, seit 35 Jahren Rektor der Universität Salamanca und gilt als der große, weise, alte Mann Spaniens. Im Baskenland geboren, hat er in seiner Jugend zu den Wortführern der literarischen und kulturphilosophischen Schule der Generation von 1898 gehört. Seine Romane, Essays und philosophischen Schriften sind weit über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt geworden. Noch am 15. September 1936 tritt er für die nationale Bewegung der Generale ein und begrüßt ihren Kampf für die Zivilisation gegen die Tyrannei. Seitdem aber hat sich seine Meinung gründlich geändert. Die Form des Krieges und der Militarismus, die die Rebellen vertreten, stößt ihn, den strengen Rationalisten, ab. Zwar hat er sich bisher schon im kleinen Kreis gegen die Ideologie der Offiziere ausgesprochen, fühlt sich aber zu alt und krank, um sich öffentlich gegen Franco zu engagieren. Die Gerüchte, man werde ihn verhaften, wollen nicht verstummen. Und dann kommt der Tag, an dem er herausgefordert wird, Stellung zu nehmen. Man schreibt den 12. Oktober 1936 und feiert das Fest der Entdeckung Amerikas, das gleichzeitig als Nationalfeiertag aller Spanier gilt. Im Festsaal der alten Universität von Salamanca sitzen auf einer Estrade hohe Geistliche, Militärs, Professoren und der Zivilgouverneur. Hinter ihnen ist unter einem Baldachin ein Bild Francos angebracht worden. Die Gattin des Caudillo befindet sich unter den Ehrengästen. Der Saal ist gefüllt mit Studenten. Im Hintergrund wartet eine Militärkapelle, welche die bei solchen Gelegenheiten unvermeidlichen patriotischen Gesänge intonieren wird. Unamuno eröffnet die Feier. Dann sprechen zwei Professoren. Ihnen folgt der General Millán Astray. Mit demonstrativer Bescheidenheit spricht Astray von seinem Platz aus. Der General ist dünn, fast schlank. Er sieht eindrucksvoll aus. Er hat ein Auge und einen Arm verloren. Sein Gesicht und sein Körper tragen die Tätowierung schrecklicher Narben. All dies gibt seiner Gestalt ein finsteres Aussehen. Er hat die Tercio, die spanische Fremdenlegion, in Afrika aufgebaut. Er hat ihr jene eiserne Disziplin gegeben, der sich selbst noch der waghalsige Flüchtling aus den Randbereichen der Gesellschaft willig beugt. Seine Wunden erscheinen manchen ehrenhaft, anderen wahnsinnig. Jedenfalls wirkt er sehr eindrucksvoll. Sie rühren aus jenen marokkanischen Feldzügen her, die Spaniens bitterer Albtraum unter Alfons XIII. Waren, der sich der Afrikaner nennen ließ. Doch der zweifellos große Nimbus, der die Gestalt des Generals umgab, rührte her von jenem mysteriösen, paradoxen Feldgeschrei, das er in der Legion eingeführt hatte. Lang lebe der Tod! Kaum hatte sich Millán Astray erhoben, da explodierte schon seine Stimme aus jener heroischen Brust, die mit Orden bedeckt war, welche von seiner Tapferkeit kündeten. Als erstes sagte er, mehr als die Hälfte aller Spanier seien Verbrecher, schuldig der bewaffneten Rebellion und des Hochverrats. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, erklärte er, er meine damit jene Bürger, die der Regierung treu ergeben seien. Mit einem Blitz der Intuition erfasste einer der Zuhörer die fehlerhafte Logik jenes Slogans, den kleine Geister als das Produkt eines epileptischen Gehirns angesehen hätten. Mit Nachdruck schrie er, »Lang lebe der Tod!« Herrscherisch setzte der General seine wilde Rede fort. »Katalonien und das Baskenland und Katalonien sind zwei Krebsgeschwüre im Körper der Nation. Der Faschismus, der Heilsbringer Spaniens, wird wissen, wie beide zu beseitigen sind. Wie ein resoluter Arzt wird er frei von falscher Sentimentalität ins lebendige Fleisch schneiden. Und da das gesunde Fleisch die Erde ist und das kranke Fleisch das Volk, das darauf wohnt, werden der Faschismus und die Armee das Volk auslöschen und die Erde wieder als das heilige Gut der Nation einsetzen. Er machte eine Pause und warf einen despotischen Blick auf seine Zuhörer. Er sah, dass er sie in Atem hielt, hypnotisiert von einem einzigen Menschen. Nie war es ihm in seinen Reden so entschieden gelungen, sich sein Publikum zu unterwerfen. Er hatte die Universität erobert. Und das riss ihn fort. Er redete weiter, blind für das schwache, zuckende Lächeln voller Verächtlichkeit, das um die Lippen des Rektors spielte. Jeder Sozialist, jeder Republikaner, jeder von Ihnen ohne Ausnahme, von den Kommunisten muss ich nicht erst reden, ist ein Rebell gegen die nationale Regierung, die bald von den totalitären Staaten anerkannt werden wird, die uns helfen, trotz Frankreich, dem demokratischen Frankreich und dem perfiden England. Und dann, nein, noch eher, wenn Franco es will und mit Hilfe jener tapferen Marokkaner, die, obwohl sie mich früher verwundeten, heute alle Dankbarkeit, derer ich fähig bin, erwarten können, denn sie kämpfen für Spanien gegen die Spanier, ich meine, gegen die schlechten Spanier, denn sie geben ihr Leben für die Verteidigung der heiligen Religion, was dadurch bewiesen ist, dass sie die Feldmessen besuchen, den Caudillo begleiten und heilige Medaillons und heilige Herzen an ihre Burnusse stecken. Der General verlor sich in dem Labyrinth seines vehementen Ausbruchs. Er zögerte, wütend und trotzig in einem. Da kam ihm ein enthusiastischer Faschist zu Hilfe und rief: Vorwärts für Spanien! Arriba España! Die Menge senkte resigniert die Köpfe, aber der Mann fuhr fort: Spanien! Mechanisch erwiderte die Menge: Einig! Spanien! Wiederholte er. Groß! Brüllte das gehorsame Publikum. Spanien! Schrie das Blauhemd wieder. Frei! Schrien alle. Aber diesen Antworten fehlte es an Wärme und Nachdruck. Die Echos wirkten künstlich. Verschiedene Blauhemden sprangen wie von unsichtbaren Federn angetrieben auf und hoben den rechten Arm steif zum römischen Gruß. Und sie jubelten dem farbigen Bild an der Stirnwand zu: Franco! Das Publikum rief zögernd und krähte papageienhaft: Franco! Franco! Franco! Aber Francos Ebenbild bewegte sich nicht. Auch das Gesicht des Rektors blieb unbeweglich. Don Miguel stand nicht auf. Das Publikum verstummte und setzte sich wieder. Alle Augen wandten sich mit Spannung dem edlen Kopf mit den blassen, strengen Brauen und dem schneeweißen Haar zu. Der unsichere Blick seiner Augen wurde von dem Gefunkel der Brillengläser verborgen. Zwischen dem feinen Bogen der Nase und dem Silber seines Quixote-ähnlichen Barts zeichnete sich um seinen Mund die bittere Grimasse unverhohlener Verachtung ab. Die Leute begannen sich unbehaglich zu fühlen, einige spürten die alte Verachtung wieder in sich aufsteigen, einige bewunderten die strenge Furchtlosigkeit des Meisters und fürchteten für seine Sicherheit. Die Mehrzahl war von der Tragödie, die sich abzuzeichnen begann, in den Bann geschlagen. Schließlich stand Don Miguel langsam auf. Das Schweigen schuf ein enormes Nichts. In das Nichts hinein begann Don Miguel zu reden. Es war, als prüfe er jedes Wort, ehe es über seine Lippen ging. Und dies ist die Essenz dessen, was er sagte. Sie alle hängen an meinen Lippen. Sie alle kennen mich und wissen, dass ich nicht schweigen kann. Ich habe es in den 73 Jahren meines Lebens nicht gelernt. Und jetzt will ich es nicht mehr lernen. Manchmal bedeutet Schweigen eine Lüge. Denn Schweigen kann als Zustimmung ausgelegt werden. Einen Betrug meines Gewissens kann ich nicht überleben. Und das Wort war mir immer ein wohlvertrauter Partner. Ich will es kurz machen. Die Wahrheit ist dann am wirksamsten, wenn sie nackt daherkommt, ohne Verzierung und Wortschwall. Ich werde etwas zu dieser Rede, nennen wir es einmal so, sagen, die General Mianastrai, der hier unter uns weilt, gehalten hat. Der General reckte sich provozierend. Lassen wir den persönlichen Affront beiseite, den der plötzliche Hassausbruch gegen die Basken und Katalanen darstellt. Ich wurde in Bilbao geboren, mitten im Bombardement des Zweiten Karlistenkrieges. Später verband ich mich mit der Stadt Salamanca, die ich wahrlich liebe, was mich aber nicht abhält, meine Heimatstadt nicht zu vergessen. Der Bischof ist, ob er das nun gerne hört oder nicht, ein Katalaner aus Barcelona. Er macht eine Pause. Gesichter wurden bleich. Die kurze Stille war gespannt und dramatisch. Jetzt musste es kommen. Gerade eben hörte ich den todessüchtigen und sinnlosen Schrei, lang lebe der Tod. Für mich ist das gleichbedeutend mit dem anderen Ruf, zum Teufel mit dem Leben. Und ich, der ich Jahre damit verbracht habe, Paradoxe zu formulieren, die die unverständliche Wut anderer erregten, ich, der ich doch wohl wahrlich ein Experte des Paradoxen bin, muss sagen, dieses seltsam fremde Paradox stößt mich ab. Da ich mich zu einer Würdigung des letzten Redners aufgerufen sehe, kann ich es mir nur so erklären, dass er es an sich selbst gerichtet hat, wenngleich in einer seltsam quälenden Form, an sich selbst, der eher ein Symbol des Todes ist. Und nun etwas anderes. General Mianastrai ist ein Krüppel. Ich sage dies ohne den leisesten Unterton. Er ist ein Kriegsinvalide. So auch Cervantes. Aber Extreme ergeben nicht die Regel. Sie entziehen sich ihr vielmehr. Unglücklicherweise gibt es heute viel zu viele Krüppel in Spanien. Und bald werden es noch mehr sein, wenn Gott uns nicht hilft. Es schmerzt mich, wenn ich mir vorstelle, dass General Mianastrai beispielgebend für die Massenpsychologie werden könnte. Das wäre erschreckend. Ein Krüppel, dem es der geistigen Größe Cervantes ermangelt. Ein Mann, kein Supermann, intakt und heil trotz seiner Verstümmelung. Ein Krüppel, sage ich, dem es an jener Würde des Geistes ermangelt, sucht eine fragwürdige Erleichterung in der Verkrüppelung seiner Umwelt. Seine Worte kamen kristallklar. Das dicke Schweigen gab ihnen Resonanz. General Mianastrai ist keiner jener großen Geister, obwohl er unpopulär ist, oder gerade aus diesem Grund, weil er unpopulär ist. General Mianastrai möchte Spanien neu schaffen, eine negative Schöpfung, nach seinem eigenen Bilde. Und deshalb wünscht er Spanien verkrüppelt, wie er uns unzweideutig klargemacht hat. An diesem Punkt konnte sich der General nicht länger halten und schrie wild, »Tod der Intelligenz!« »Nein, lang lebe die Intelligenz, Tod den schlechten Intellektuellen«, verbesserte ihn Don José María Pemán, ein Journalist aus Cádiz. Ein paar Stimmen sekundierten ihm. Viele Hände verkrampften sich, um dem Impuls zu widerstehen, der verlangte, man müsste dem alten Rektor applaudieren. Die Blauhemden fühlten sich zu Gewalttaten herausgefordert, aber sie machten sich klar, dass sie hier hoffnungslos in der Minderzahl waren. Argumente entzündeten sich an den Namen von Akademikern, die verschwunden oder erschossen worden waren. Wütendes Gezische wurde laut. Einige Leute hatten sich um Don Miguel versammelt, während sich die Blauhemden um ihren verunglimpften Helden scharten. Zuletzt verklang der Aufruhr wie das Geräusch der Brandung am Strand, und die Gruppe ging auseinander. Don Miguel stand wieder für alle sichtbar da, sehr gerade, die Arme verschränkt und blickte starr geradeaus wie eine Statue der Stoiker. Noch einmal beherrschte sein Wort den Raum. Dies ist ein Tempel des Verstandes, und ich bin sein Hohepriester. Sie aber sind es, die ihn entheiligt haben. Ich war immer, was das Sprichwort auch sagen mag, ein Prophet in meinem eigenen Lande. Sie werden gewinnen, aber sie werden nicht siegen. Sie werden gewinnen, weil sie die nackte Gewalt besitzen, aber sie werden nicht siegen, denn um zu siegen, muss man überzeugen. Und um zu überzeugen, müssen sie besitzen, was ihnen fehlt, Verstand und Recht zu diesem Kampf. Ich erachte es als sinnlos, sie zu ermahnen, an Spanien zu denken. Ich habe nichts mehr zu sagen. Die Kontroverse flammte noch einmal auf, unterbrochen von plötzlichen Wellen ungemütlichen Schweigens. Dann fasste Don Esteban Madruga, Professor der Rechtswissenschaften, ein aufrechter und guter Mann, Don Miguel beim Arm, bot seinen anderen Arm, Doña Carmen Polo de Franco, und führte beide hinaus. Unamuno ging außerordentlich würdig. Francos Gattin bewegte sich wie ein Automat. Man konsultierte die Junta in Burgos. Francos Befehl kam. Er war unerbittlich. Wenn die Beleidigung schwer sei, solle man den Rektor von Salamanca ohne Aufschub erschießen. Die Beleidigung war wahrlich schwer, aber jemand besann sich eines Besseren, wohl bedenkend, dass dieser Befehl dem Prestige der Errettungsbewegung, wie sie sich selber genannt hatte, in diesem Anfangsstadium schwer schaden würde. Deshalb wurde er nie ausgeführt. Don Miguel zog sich in sein Haus zurück.

jetzt kommen Zeiten, da heißt es heraus mit dem Gold aus dem Mund. Seid klug und fühlt euch Gräben ums Haus. Gebt eure Töchter dem rohesten Knecht, jenem, der noch zur Not nicht nur Brot mit den Zähnen aufbricht. So sang der verschmuddelte Bauchladenmann und pries Amulette aus Wolfszähnen an. Wickelt Stroh und Stacheldraht um den Hals und haltet den Hals und haltet den Hals. Was ist dann doch in den Häusern passiert? Bisse in Balken und Bett. Welches Fett hat den Rauchfang verschmiert? Wer gab den Wölfen die Kreide, das Mehl, stäubte die Pfoten weiß? Welcher Geist glich das Ziegengebell? Und hat sich ein siebentes Geißlein versteckt? Wurden Wackersteine im Brunnen entdeckt? Viele Fragen, die nur einer hören will, der stören will, der stören will. Doch jener Knecht mit dem Wildschweingebrech, heute ein Touristenziel, weiß, wie viel da geschah, aber frech. Hockt er im Käfig, frisst Blutwurst und lacht, wenn man ihn fragt und nur Schlag 0 Uhr zur Johannisnacht. Wenn von den Bergen das Feuerrad springt, die Touristenschar fröhlich das Fraßlied singt, beißt er wild ins Gitter, schreit Schluss mit dem Lied. Es ist ein garstig Lied, es ist ein garstig Lied. Der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai, mehr als zwei, doch der Schäfer, der schwört, die hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit, und er schreit, und sein Hut ist verbeult, schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät, schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten Hut und ist auf der Hut und ist auf der Hut? Es ist Freitag, der 8. November 2019. Ich befinde mich an der Plaza Universidad. Hier heißt es offiziell La Campada, al Espai de Jutta, de Prohibides, les Begudes, Alkoholikes. Das heißt, hier sagen sie also ein offizielles Zeltlager, eine Kampfzone, so wird das offiziell genannt. Und es ist verboten, alkoholische Getränke hier zu konsumieren und zu verkaufen. Und bitte die Ruhezonen respektieren. Und die großen Forderungen der jungen Leute hier sind, sie nennen sich selber Generación 14O, das ist die Generation des 14. Oktober. Da war das illegale Referendum 2017, vor zwei Jahren. Autodetermination, also Selbstbestimmung, Amnestie und Futur Digne, also eine menschenwürdige Zukunft für die jungen Leute. Die kochen hier gerade, ich sehe eine junge Frau schneidet Zwiebeln. Sie machen hier allerlei Teller zurecht. Das heißt, die versorgen sich hier ganz gut. Das ist alles sehr gut organisiert, sehr sauber und sehr nett. Das sind sehr viele junge Leute. Also wie gesagt, ich sehe wirklich nur junge Leute. Die sind alle so zwischen 17, 18, 19. Hier ist eine Bühne aufgebaut mit Schlagzeug. Hier gibt es große Boxen. Man hat mir gesagt, gerade heute Abend wird es ein großes Konzert geben. La Forza del Jovent. Das heißt, die Kraft der Jugend, könnte man das übersetzen. Libertad de Tinguts, 23 esse. Auch die Freiheit der Verhafteten am 23. September wird hier reklamiert. Das sind wohl die Sprengstoffkommandos, die da verhaftet wurden, oder die zumindest als Sprengstoffkommandos bezichtigten jungen Leute. und wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Mal gucken, ob ich jemanden finde, der mir eine Frage beantwortet. Hola, os puedo hacer unas cuantas preguntas, o una. ¿Por qué os manifestáis aquí? Ich bitte einen jungen Mann, mir zu schildern, worum es bei diesem Protestcamp eigentlich geht. Das Camp Universität ist eine Bewegung, die wir junge Leute ins Leben gerufen haben. Wir haben auf einer Basisversammlung beschlossen, uns zu zeigen, uns darzustellen, unsere Probleme darzulegen. Das Hauptproblem ist die Selbstbestimmung, er meint, des katalanischen Volkes, der Independentistas, und dann das Recht zu entscheiden, der Kampf gegen das Unrecht. Gegen das Unrecht an den Gefangenen und danach alle sozialen Kämpfe, die wir fordern, Ökologismus, Sozialismus, Republikanismus, Feminismus und so weiter. Ich sehe hier eine durchgestrichene Krone. Das ist gegen die spanische Monarchie gedacht, nehme ich an. Seid ihr eigentlich gegen alle Monarchien? Wir sind Republikaner. Die Mehrheit der Leute hier sind keine Anarchisten, aber wohl auch ein paar. Hier sind Leute verschiedener Ideologien, aber wir tun uns für eine soziale Bewegung zusammen, okay? Was ist nun das Ziel? Wie lange werdet ihr bleiben? Ihr habt ja viel Unterstützung der katalanischen Behörden und des Govern. Bis jetzt haben wir keine Unterstützung von katalanischen Behörden bekommen. Wir jungen Leute haben uns hier aufgestellt. Und wir entscheiden basisdemokratisch gemeinsam in der Vollversammlung, ob und wie lange wir bleiben, okay? Das geht auch zusammen mit einem Unistreik, oder? Das ist individuell sehr unterschiedlich. Ich zum Beispiel gehe arbeiten, andere studieren. Viele Dozenten übrigens haben angeboten, Vorlesungen auch außerhalb der Uni abzuhalten, damit die Leute nichts versäumen vom Unistoff. Ja, es gibt einen Streik. Nicht nur an der Uni, sondern auch an den Gymnasien. Ich zum Beispiel mache gerade das letzte Abiturjahr. Es gibt also Leute aller Altersgruppen. Sag mir doch bitte, wie du heißt und im Namen welcher Organisation du jetzt gesprochen hast. Ich bin Pau und ich spreche im Namen von niemand. Einfach Pau, Pau de Acampado. Danke, Pau. Jetzt habe ich eine Stimme gehört, die uns alles ein wenig schildert. Doch, Pau, ich sehe wenig Leute hier. Wo sind die denn? Doch, also es gibt gerade eine Demo. Da sind viele. Andere bereiten Sachen vor. Später gibt es ein Konzert. Danke, vielen Dank. Bueno, hay ahora ya una manifestación, entonces la gente, pues hay gente que se ha ido a la manifestación, hay gente que está preparando cosas, pero sí, sí, después habrá, hay conciertos y se verá más gente. Vale, sí, pues sí. Muchas gracias. Vaya. Chao. Es ist kurz vor eins am Mittag, ich befinde mich auf der Plaza Universidad und hier sieht man viele, viele Zelte, die stehen hier mitten auf diesem riesigen Platz. In der Mitte des Platzes ist trotzdem eine große, breite Durchgangsspur freigelassen. In den Zelten sieht man zum Teil jedenfalls wenige junge Leute hocken. Die essen, die spielen mit ihren Handys. Hier steht Madres y Abis por la República, also Mütter und Großeltern für die Republik. Hier sieht man auch wirklich alte Leute, die stehen hier mit diesen gelben Jordi-Schleifen, Friese-Jordi-Schleifen und diskutieren mit dem Publikum. Hier gibt es so eine Art Küche, wo die jungen Leute kochen. La Campada, Espai de Utah, also das Zeltlager, das Camp ist eine Kampfzone sozusagen, Espai de Utah. Dann sieht man Studenten, viele sind natürlich in der Uni, die müssen studieren. Dann sieht man jede Menge Freaks auch, so Stadtindianer-Typen, die sich auch damit runtergemischt haben. Dann haben wir hier Street Medics, SOS. Das sind Leute, die haben gelbe Westen an, die sorgen für die Leute, die vielleicht einen Schwächeanfall kriegen und die ein Gesundheitsproblem bekommen. Dann sieht man überall auch Müll natürlich rumfliegen. Ich weiß nicht, ob der regelmäßig abends weggebracht oder abgeholt wird. Aber ansonsten macht das einen sehr sauberen Eindruck. Die Zelte sind alle neu, die meisten. In den meisten Zelten ist wohl auch niemand. Das heißt, sie sind dahingestellt, aber da wohnt natürlich niemand drin. Und das Ganze macht doch einen ruhigen, zivilisierten Eindruck. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn jetzt die nächsten Tage wieder Großereignisse anstehen, ins Haus stehen, Demos und so weiter, dann wird sich hier doch einiges konzentrieren. Ein paar Estelada-Fahnen hinten, nicht viele, aber ein paar. Dann auch die Fahnen der Resistencia, die die Leute während der Belagerung 1714 hatten. Hier sind zwei junge Mädchen, die schlafen hier auf dem Boden. Das sieht auch verrückt aus. Das sind junge Studentinnen. Hier sind junge Leute, die schreiben, spielen Karten, hocken. Das Ganze macht einen sehr friedlichen und sehr netten Eindruck eigentlich. Sehr zivilisiert sieht das alles aus. Man hat hier nicht den Eindruck, dass hier etwas aus dem Ruder geraten wäre, sondern es sieht alles sehr organisiert, freundlich und friedlich aus. Gut, das ist mein Eindruck hier von der Plaza Universidad im Zentrum von Barcelona, in dem großen Zeltlager, das die Studentenorganisationen, die für den Independentismus sind, hier aufgebaut haben. Ich befinde mich hier vor dem Pressezelt. Hier sind schon junge Leute, die ich auch letztens interviewt habe. Casa de Resistencia, die haben da eine Widerstandskasse hingestellt, wo die Leute spenden können für die gute Sache, das heißt für die katalanische Republik. Hier gibt es auch eine sehr schöne Fahne, Republica Catalana, die ist Oktober, da hat man so eine Marianne hingemalt, so eine Widerstandsmarianne, die soll wohl den Geist des katalanischen Unabhängigkeitskampfes repräsentieren. Dann haben wir hier einen Teppich, den hat wohl eine Oma gemacht, mit zwei Pferden. Die haben eine Katalanen-Estelada-Fahne. Hier steht Seguridad, keine Fotos. Free tot om, befreit bitte alle. Wir brauchen Freiwillige, keine Fotos, keine Fotos. Das heißt, die wollen nicht, dass man hier Fotos macht von ihnen. Ich werde sowieso keins machen. Gut, das war's. Ein kleiner Eindruck von der Plaza Universidad an diesem Mittag. Tschüss, adeu. We'll be right back. Chao, 91.4 FM, Sido Baitadi, House of Barcelona, chao. Niemandsland, 91.4 FM, chao, Sido Baitadi, goodbye. Ja, das war unser Freund, der Tauboy aus Nordirland. Meine Damen und Herren, Werner ist im Studio, der hat uns jetzt einiges zu erzählen, oder? Wie sieht's aus? Aber, der Tag danach. Die Eier sind gelegt. Ja. Gut, heute haben wir den 11. November und heute Morgen um 11.11 Uhr hat die Karnevalssaison angefangen. Die geht jetzt bis zum Aschermittwoch, das wird am 26. Februar sein nächsten Jahres. Und jetzt können wir also 3 Monate lang die Sau rauslassen. Ne? Und heute ist dann natürlich St. Martinstag, ne? Das Fest des heiligen Martin. Das war im 4. Jahrhundert ein Bischof in Tours in Frankreich. Und jetzt gibt's da drumherum allerlei Brauchtum. In vielen Ländern, in Österreich wird die Martinsgans gegessen. Und in Deutschland auch mit Rotkohl und Klößen. Und dann gibt's das Martinssingen, wo dann Gruppen von kleinen Kindern von Haus zu Haus ziehen und dann singen zum Beispiel: Ich gehe mit meiner Laterne und Rabimmel, Rabammel, Rabum. Oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabum, bum, bum. Gut, ja, für die Kinder ein Riesenvergnügen auch. Die gehen nämlich von Haustür zu Haustür singen und die Erwachsenen bzw. die Nachbarn geben denen dann Süßigkeiten und ganz kleine Sachen und das macht Spaß. Und dann gab es auch den Martinszug, diesen Laternenumzug, und St. Martin war ja ein heiliger Mann. Der hat ja seinen Mantel geteilt. Genau, das sagt man, ja. Das heißt, der hat einem Armen die Hälfte seines Mantels gegeben. Und zwar, das sollten sich die Investitionsfonds einmal hinter die Ohren schreiben. Die sollten die Hälfte ihres Investitionskapitals den Armen geben. Der Legende zufolge war der ja, bevor er zum Bischof ernannt wurde, war er Söldner im Dienste von Rom und da hoch zu Pferde mit seiner Ritterrüstung hat er dann eben einen Armen getroffen und hat seinen Mantel geteilt. Ja, und zum Martinstag hier in Spanien, da gibt's ein Sprichwort, das heißt A cada cerdo llega su San Martín, und das bezieht sich auf die Matanza del Cerdo, wo also am St. Martinstag dann die Bauern traditionellen Schwein geschlachtet haben. Im übertragenen Sinn soll das heißen, für alles Unrechte, was du tust, musst du früher oder später büßen. Jetzt, nach der Wahl gestern hier, erhebt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt noch gilt. Ja? Also im Gegenteil, bei den Wahlen da wurden die Schweine, also diese rechtsradikale Partei Vox, die wurden seit der letzten Wahl bis jetzt eben fett gemästet. Ne? Und wie man jetzt sieht, sie sind bei bester Gesundheit. Wir sind bei den Wahlen. Sollen wir zuerst mal das offizielle Ergebnis sagen? Das ist ja auch wichtig, dass unsere Hörerinnen und Hörer erstmal eine Orientierung haben. Willst du sie sagen oder ich? Genau. Also wie gesagt, dass diese Vox, diese rechtsextreme Partei, dermaßen gewachsen ist, das war also für mich das frappierendste Ergebnis. Insgesamt ist die Wahlbeteiligung um fast 6% runtergegangen auf 70% im Vergleich zu den letzten Wahlen im April. Und also ganz konkret, die Sozialisten sind weiterhin die stärkste Partei mit 120 Sitzen, haben aber ein paar Sitze verloren. Was wiederum? 28% der Wählerstimmen haben sie bekommen und in absoluten Zahlen, das ist vielleicht auch interessant, haben die Sozialisten 6,790099 Stimmen bekommen. Das ist eine ganze Menge. Fast 7 Millionen Stimmen. Ja, und bei der PP, bei der rechtskonservativen PP, die haben wieder sehr stark zugenommen. Die hatten im Februar das schlechteste Ergebnis überhaupt ihrer Geschichte eingefahren. Hatten 66 Sitze und jetzt haben sie aber schon wieder 88, ja. Und dann eben diese Vox-Partei, die hatten seither 24 Sitze und haben jetzt sage und schreibe 52. Dann, was glücklicherweise im Verschwinden begriffen ist, ist diese neoliberale Ciudadanos-Partei. Und die sind ganz brutal abgesackt von 57 auf nur 10 Sitze. Und heute Morgen ist der Chef von den Albert Rivera zurückgetreten und sagt, er widmet sich in Zukunft seinem Privatleben und lässt sich's gut gehen. Ist auch besser so. Der Mann hat eine erbärmliche Figur gemacht, sowohl bei den Debatten als auch im, sagen wir mal, politischen Geschäft. Und der Mann war eine eindeutige Fehlbesetzung, das muss man sagen. Ja, ja. Für klar, seine Zwecke, in seinem Sinne. Klar, auf der anderen Seite, wohin sind die Stimmen gegangen, die diese Partei verloren haben? Direkt zu Vox und der PP. Also ja, insgesamt, einige. Insgesamt darf man da... ist vielleicht sogar schlimm, dass diese Partei weg ist jetzt. Ne? Dann wird naja, die waren so eine Art Pufferzone zwischen den Extremen und das ist jetzt geklärt. Das heißt, man könnte sagen, ein Ergebnis von diesen Wahlen ist, dass die Extreme gewonnen haben, sowohl im faschistischen Extrem, Vox, als auch im identitär-nationalistischen Extrem hier bei den Separatisten in Katalonien. Die haben auch etwas zugelegt und gehen auch gestärkt aus dem ganzen Zirkus hervor. Ja, also zusammenfassend könnte man sagen, ganz Spanien ist jetzt wie Thüringen oder wie Sachsen. Nur eben, dass es hier das ganze Land ist und nicht nur zwei oder eine Autonomie. Ja, und dass Hitler hier toll beerdigt war, jahrelang, und auch jetzt noch einen Ehrenplatz auf einem Friedhof bekommt, Hitlers Leiche, also Frankos Leiche, um jetzt das Gleichnis noch einmal auch in diesem Bereich auszudehnen. Naja, aber das ist auch das Erschreckende dran, dass die Leute hier jetzt nach 35 Jahren Erfahrung mit der Franco-Diktatur, dass das heute schon offenbar schon wieder gar nichts mehr zu bedeuten hat. Ne? Die viele junge Leute, die wissen auch nicht mal, was, die haben keine Ahnung, wer Franco war oder Geschichte sowieso nicht, Spanien, Bürgerkrieg und danach, ja. Und ist ganz normal. Ne? Jetzt haben die wieder sitzen die als drittstärkste Partei im Parlament. Ja, haben dann Unidos Podemos überholt, weil die auch abgesunken sind von 42 auf 35%. Sitze von 42 auf 35 ja, Sitze. Genau. Die Prozentzahlen sind hier anders gewichtet. Ja. Und jetzt halt, man hat es kommen sehen, aber im Grunde ist jetzt die Situation noch schwieriger, also Regierungsbildung wird noch schwieriger sein als nach der Aprilwahl. Und um die Sache zu erleichtern, reden wir eben nur weiter über die zwei Blöcke. Ja? Auf der einen Seite ist der Block, die sogenannten Sozialisten und Unidas Podemos. Die beiden Parteien zusammen hätten 155 Sitze. Man braucht aber, um eine Mehrheit zu haben im Parlament, 176. Jetzt könnten die theoretisch die zwei Linken zusammen mit dieser neuen Partei Mas País und mit den vernünftigsten von den katalanischen Separatisten, mit ERC und mit den baskischen Nationalisten, könnten die zusammen auf 178 Sitze kommen. Bei den anderen, bei den Rechten, gibt's keinerlei Möglichkeit. Also die Neufaschisten, die Altfaschisten und diese Ciudadanos-Partei, die kriegen zusammen 150, würden dann aber auch keine Partner finden. Also in Bezug auf Vox hat die Sitze mehr als verdoppelt. Insofern muss man jetzt leider sagen, ist Spanien auch, hat sich an Europa angeglichen, ne, oder auch Brexit, AfD, Österreich, Salvini, Polen, Ungarn oder Trump oder Bolsonaro auf diese Ebene. Le Pen hat ihm auch schon gratuliert, dem Vorsitzenden von Vox. Ja, dann überlegt man sich natürlich, warum, woher kommt das, was sind die Gründe? Und mir sind da drei eingefallen. Erstens waren es gerade die anderen beiden rechten Parteien, die diese Faschisten hoffähig gemacht haben, ja, indem sie in ganz Spanien, Andalusien Zweckbündnisse mit denen eingegangen sind. Ja. Und dann wurde das katalanische Problem hochgespielt. Da sind sie damit in Rest Spanien hausieren gegangen. Und dann natürlich, wie immer, der kleine Mann, der auf der Straße, der denkt dann, ja, ja, wenn die das sagen, dass Spanien auseinanderbricht, dass das Vaterland in Gefahr ist, dann wähle ich doch gleich die richtigen Rechten. Und dann natürlich, das kam jetzt noch in den letzten zwei Wochen dazu, nach dem Urteil da gegen die inhaftierten Politiker hier, die Proteste, die es dann gegeben hat in ganz Katalonien und besonders in Barcelona, wurden dann brutal ausgeschlachtet. Ne? In der ganzen Presse, im Fernsehen, 24 Stunden, dass Barcelona brennt. Ne? Und dann auf diesen Zug ist dann eben die PSOE mit Sanchez auch aufgesprungen, hat den Effekt noch verstärkt. Ne? Und das wissen wir ja schon lange, dass die Sozialisten und die Sozialdemokraten die größte Angst davor haben, dass sie als als Vaterlandsverräter bezeichnet werden. Und da muss man halt sagen, der Sanchez, der hat sich total verkalkuliert. Ne? Er hat im Juli dann die Koalitionsverhandlungen platzen lassen mit Unidas Podemos. Ne? Und man hat den Eindruck, der versteht das gar nicht, was eine Koalition ist. Ne? Der ist 40 Jahre lang jetzt gewohnt gewesen, Bipartidismus, was entweder wir oder die PP oder die PP oder wir. Und jetzt hat er so das Gefühl, ja, jetzt bin ich dran. Ja, jetzt kann ich machen, was ich will. Ne? Und also der ist tatsächlich hergegangen, nachdem bei den Verhandlungen im Juli hat er gesagt, ja, wir können mit euch nicht zusammen, weil wegen eurer Haltung zu Katalonien. Dann, wir können nicht mit euch zusammen wegen dir, wegen deiner Person, wegen Pablo Iglesias. Was machen die? Die nehmen das beide zurück, beides zurück, sagen Katalonien, kein Problem, da machen wir, was ihr sagt, die Sozialisten. Pablo Iglesias hat sich zurückgenommen, hat nicht mehr drauf bestanden, Vizepräsident zu werden, ja? Aber ist egal, weiterhin stur und arrogant hat dieser Sanchez da weitergemacht und hat so Sachen gesagt. Ja, Koalition, das wäre ja wie wenn es zwei Regierungen in einer Regierung gibt. Stell dir mal vor, bei einer großen Koalition in Deutschland wird es abgelehnt, die Koalition, weil das wären ja dann zwei Regierungen in einer Regierung. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Umfragen da noch im Juli eindeutig vorausgesagt haben, dass die Sozialisten ansteigen würden bei Neuwahlen. Und das hat ihn dann natürlich noch bestärkt. Ja. Gut, jetzt haben wir den Salat. Du hast das ja einseitig dargestellt, als wäre nur Pedro Sánchez schuld an dem Scheitern einer Koalition. Das sehe ich anders. Pablo Iglesias hat sich genauso verspekuliert und verkalkuliert und hat genauso seine Positionen als unverrückbar dargestellt. Und zwar, als man ihm nämlich 3 Ministerposten angeboten hatte für seine Partei. Und die hat er abgelehnt als Kleinscheiß. Aber gut, das sind Sachen, die können wir nachher in der Kneipe zu Ende diskutieren. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist wahrscheinlich interessanter, was jetzt passieren wird. Wir hätten schon längst eine progressive, oder was man im Rahmen dieser bürgerlichen Demokratie progressiv nennen könnte, Regierung, wenn sie sich geeinigt hätten. Sie hatten seit April Zeit gehabt, monatelang Zeit, sich zu einigen. Warum, fragen wir uns jetzt, wo sie noch weniger Sitze haben im Parlament, warum sollen sie sich jetzt einigen, wo das ganze Parlament noch zersplitterter ist denn je? Die konservative Partido Popular zum Beispiel konnte einen Teil ihrer dramatischen Verluste vom Frühjahr wettmachen und nimmt wieder einen respektablen zweiten Platz ein. Gut, allerdings kam ihr der Koalitionspartner abhanden. Die rechtsliberalen Ciudadanos erlebten einen quasi vernichtenden Absturz. Die hatte versucht, sich als nicht korrupte, marktliberale Alternative zur PP zu etablieren. Das änderte sie aber mehrfach und dann hat sie auf einmal ein anderes Profil bekommen, koaliert regional mit den Rechtsradikalen und wurde von den Wählern nun gnadenlos abgestraft. Hier dürfte eine starke Wählerwanderung zu Fox stattgefunden haben, wie wir, oder du hast das vorhin auch so angedeutet. Bemerkenswert ist schließlich der Einzug der radikalen katalanischen Separatisten in das nationale Parlament. Hier zeigt sich ein weiterer Trend, wonach kleine Regionalparteien mehr Sitze und Einfluss haben werden als zuvor. Und hier ist auch die Ungerechtigkeit des Wahlsystems. Mit ganz wenig Stimmen bekommt man als kleine Regionalpartei Sitze, weil man die ja auch schützen will. Und mit vielen Stimmen national verliert man praktisch Sitze oder bekommt ganz wenige Sitze. Und am Ende ist also die Parteienlandschaft zersplitterter denn je. Waren im Frühjahr noch 13 Parteien im spanischen Parlament vertreten, sind es nach dieser Wahl 19. Jetzt, ich möchte an die anderen politischen Parteien appellieren, sagt Regierungschef Sanchez am späten Abend, weil sie großzügig und verantwortlich handeln müssen, um die Blockade in der politischen Lage hier in Spanien zu lösen. El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones. El 28 de abril, el 26 de mayo y el 10 de noviembre. Aber warum sollte jetzt funktionieren, was im Frühjahr unter besseren Ausgangsbedingungen nicht gelungen ist? Dieses Mal wird es, wie auch immer, eine progressive Regierung geben, versprach Sanchez noch. Er weiß jedenfalls, dass er und die anderen spanischen Spitzenpolitiker sich weitere Neuwahlen in ein paar Monaten nicht mehr leisten können. Dann wäre die Geduld der Spanier wohl endgültig erschöpft. Eine betagte Madrilenin hatte das am Sonntagabend vor ihrem Wahllokal ganz deutlich gemacht. Sie hat gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich zur Wahl gehe. Wenn es jetzt nichts wird mit einer Regierung, dann muss man ihnen einfach das Gehalt kürzen. Und mit dieser Meinung trifft sie wohl die Stimmung von Millionen anderen Wählern hier in Spanien. Das ganze Theater wird jetzt eine ganze Weile so weitergehen. Weniger Chancen, eine Regierung zu bilden. Was jetzt vielleicht gemunkelt wird hinter den Kulissen, Werner, ich weiß nicht, was du davon hältst, wäre eine große Koalition wie in Deutschland zwischen PSOE und PP. Aber dazu brauchten sie einen Vorwand. Der Vorwand könnte jetzt machiavellisch geliefert werden. Im Moment blockieren wieder radikale Separatisten die Autobahn zwischen Spanien und Frankreich, die haben sich da festgesetzt mit ihren Autos und haben da Klamotten auf die Fahrbahn geworfen und blockieren den Güterverkehr nach Spanien und von Spanien raus. Das ist eine große Schädigung hier natürlich der Wirtschaft. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass die irgendwann sagen, sozialer Notstand oder wir rufen den nationalen Notstand aus. Die Katalonien-Krise, die Gewalt in Katalonien zwingt uns sozusagen zu dieser Maßnahme. Dann stellen sie sich vor die Pressemikrofone, vor die Kameras und verkünden ganz feierlich, wir werden bis auf Weiteres, um den sozialen Frieden im Norden des Landes zu sichern, eine große Koalition mit Vorbehalt und Bum-Bum und Trara bilden und werden versuchen, auch noch möglichst viele andere Parteien damit einzubeziehen. Vielleicht noch die Resti oder Danos und vielleicht noch so ein paar kleine. Das wäre eine Möglichkeit, um aus dem ganzen Schlamassel zumindest für die etablierten Parteien des Systems rauszukommen. Mit allen Risiken. Theoretisch ist es natürlich eine Möglichkeit, eine große Koalition, wie in Deutschland auch. Ich halte es für ausgeschlossen. Ja, ist praktisch sehr schwierig. Aus dem gleichen Grund, warum auch keine kleine Koalition zustande kommt. Ne? Ich bin der Größte, ich habe am meisten Stimmen, ich sage, wo es lang geht. Und nochmal ganz kurz zu dieser, wie Sanchez Regierung bildet, offenbar in welchem Stil. Ne? Vor kurzem hat er selber gesagt, ja, wenn ich mit Podemos eine Koalition eingegangen wäre, dann hätte ich nicht mehr ruhig geschlafen. Ne? Und vor 3 Tagen war das, sagt er, ja, er hat nie eine Koalition ausgeschlossen mit Podemos. Ja? Und aus dem Grund, glaube ich, wird er das jetzt auch nicht tun, versuchen, ernsthaft nach außen hin schon, mit Podemos eine Koalition einzugehen. Einfach aus der ureigensten Angst von allen Sozialdemokraten, die Angst vor der Linken haben. Was haben wir noch? Das wollte ich sagen. Also große Koalition im Sinne von einer echten Koalition, das glaube ich, wird es nicht geben. Ich denke, worauf Sanchez spekuliert, sich zu als Minderheitenregierung anbieten, ohne Mehrheit, und dann irgendwie es schaffen will, dass sich sowohl Podemos wie auch die PP dann bei der Wahl der Stimme enthalten. Ich denke, darauf spekulierte. Ich glaube, das hat bis jetzt nicht geklappt und das wird auch in Zukunft nicht klappen. Jetzt hat er noch weniger und Podemos hat noch weniger Verhandlungspotenzial und das Ganze ist noch wackeliger als vorher und vorher hat es schon nicht geklappt. Dann fragen sich alle, warum soll dieser Quatsch jetzt klappen? Es wird lange noch eine Blockade geben. Der Regierungschef hat sich also verzockt. Das ist der erste Grund, warum hier dieses Ergebnis da ist. Eine Selbstüberschätzung hat ihn dazu getrieben, nach dem Wahltriumph im April nachher nochmal Neuwahlen auszurufen. Er hat sich da auf Umfragen gestützt und anstatt eine Koalition, also wie gesagt, mit der linksalternativen Podemos zu bilden, hat er sich gedacht, er kann sich weiterentwickeln, seine Partei noch mächtiger machen und das ist in die Hose gegangen. Die rote Fraktion ist leicht geschrumpft. Genau das Gegenteil ist passiert und der Vorsprung auf die Konservativen ist auch geschrumpft und die Rechtsradikalen haben dramatisch dazugewonnen. Ein Fiasko, müsste man eigentlich sagen. Das sagt auch Guillén Vidal, der ist Politologe am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Ein absolutes Fiasko. Ich werde auch gleich unsere Bürgermeisterin zitieren. Die hat nämlich gesagt, wir werden alle zum Teufel gehen, wenn es uns jetzt nicht gelingt, eine linke Regierung irgendwie hinzukriegen. Zweites Ergebnis von Sanchez Verzockung und ich packe da den Pablo Iglesias mit rein. Die Verzockung dieser beiden angeblichen Linksparteien hat dazu geführt, dass die jetzt die Rechtsradikalen stärker sind, dass sie beide selber jetzt schwächer sind als zuvor und dass der Katalonien-Konflikt noch weiter zur Destabilisierung Spaniens, nämlich des ganzen Landes, beiträgt. Mit Destabilisierung meine ich jetzt nicht irgendwelche nationalen Vorstellungen von, wir sind die und die sind die anderen, sondern dass alles blockiert wird in den Institutionen, dass es den Leuten schlechter gehen wird, eben weil, wie die Separatisten hier seit Jahren auch vormachen, nicht investiert werden kann durch ihre Blockade, weil die sozialen Bereiche alle entweder privatisiert werden oder vernachlässigt, weil die Polizei nicht funktioniert, weil zum Teil schon die Müllabfuhr nicht mehr funktioniert, weil zum Teil schon Krankenhäuser nicht mehr laufen. Es ist oft nur der privaten Initiative auch von Eltern zu verdanken, dass manche Kindergärten und Schulen und Grundschulen überhaupt noch laufen. Und all das ist also eine Destabilisierung des Landes. Die haben diese Leute toll hingekriegt. Man kann da nur mit dem Kopf schütteln und Applaus spenden. Gut, die Separatisten fühlen sich jetzt gestärkt. Die standen gestern Abend schon mit geschwellter Brust, mit stolz geschwellter Brust da, Rufian und auch die andere von Junts pel Cat, und haben sich da als politische Wundertiere dargestellt. Sie hätten jetzt die Sentencia an den Urnen nochmal besiegt, und solche Geschichten haben die da verbreitet. Heute werden schon die Autobahnen blockiert. Wer keine Verantwortung übernimmt, das ist die nächste Schlussfolgerung, die man aus diesem ganzen Rummel seit Jahren ziehen kann, der wird einfach bestraft. Die hätten einfach sagen sollen, wir kriegen eine Koalition hin, wir biegen das, wir machen das, wie auch immer. Haben sie nicht geschafft, also bitte auf Wiedersehen. Das trifft am meisten diesen albernen Albert Rivera von den Ciudadanos, der als Kaspar da hin und her gehumpelt ist und getanzt und ist nun in die Bedeutungslosigkeit zurückgefallen. Als fünftes Ergebnis kann man sagen, Spanien ist noch unregierbarer als zuvor. Denn es ist noch komplizierter als zuvor, eine Regierung zu bilden. Wir haben das ja gerade versucht zu schildern. Es ist alles noch viel, viel, viel komplizierter geworden. Und dann gibt's noch etwas, wo der Spiegel darauf hinweist, auf seiner Homepage heute, der sagt, der politische Stillstand kann gefährlich werden, auch für Europa. Nämlich in der Euro-Schuldenkrise war Spanien zeitweise am Rand des Staatsbankrotts. Davon ist heute keine Rede mehr. Während etwa Italiens Wirtschaft seit langem vor sich hinsieht, gehört Spaniens Wirtschaft in den vergangenen Jahren zu den wachstumsstärksten in der EU. Doch nun lässt die Dynamik nach, auch wegen des politischen Stillstandes. 14% der arbeitsfähigen Spanier haben keine Stelle. Und die Schulabbrecherquote ist eine der höchsten in Westeuropa. Mehr als 1 Million junge Menschen haben keinen Abschluss. Grundlegende Arbeitsmarkt- und Bildungsreformen sind aber kaum durchsetzbar ohne eine stabile Regierungsmehrheit. Die Gefahr einer Wirtschaftskrise wächst, das sagt Politologe Vidal. Und nichts könnte die EU weniger brauchen als ein neues Problem am Südrand. Gut, es sieht nicht gut aus. Das ganze Theater geht weiter, meine Damen und Herren. Ja, und in der Situation wird es jetzt ja wirklich darum gehen, eine eindeutig, sagen wir mal, linke Politik zu machen, die sozialen Geschichten in den Vordergrund zu stellen, die Prekarität und sowas. Ja. Und das haben sie aber nicht geschafft bis jetzt. Sie hatten ein halbes Jahr Zeit, um diese Sachen in den Vordergrund zu stellen. Das sage ich ja. Darum wird es ab jetzt gehen. Ne? Und aber das wird nicht passieren. Ja? Darum ging es auch vorher, Werner. Ja. Das sind halt Leute, die es nicht können. Es sind keine Leute, die politisch denken. Es sind Leute, die in Schemen denken und in Ego-Schemen und in auswendig gelernten Bücherwissen über Politik und in Konfrontationsdebatten haben die sich geschult an der Uni oder sonst wo, und die können einfach nicht regieren, sie können es nicht. Sie haben es bewiesen, dass es nicht geht und dass sie es nicht können. Und aus diesem Grunde werden wir irgendwann eine Kuddelmuddel-Rechtsregierung haben, die noch fürchterlicher ist als alles, was wir bis jetzt gekannt haben. Also trotzdem, also ich bin nicht damit einverstanden, dass man so pauschal sagt, die haben das nicht. Das ist die Führungsklique unserer tollen Linken hier in Spanien, und die haben es einfach nicht geschafft, und das muss man leider anerkennen. Und wenn diese Leute nicht zur Selbstkritik fähig sind, dann kann man nur sagen, wir wählen euch nie wieder, wir gehen überhaupt nicht mehr wählen, was viele Leute jetzt in Zukunft auch tun werden. Das heißt, sie überlassen praktisch diesen ganzen Wahlapparat denen, die noch hingehen. Und das sind die Identitären und die Rechten. Ja, nur also zu sagen, die haben sich nicht geeinigt, weil zu einer Einigung gehören immer beide. Ja, natürlich. Also die haben es nicht geschafft, das stimmt natürlich. Ja, das ist so. Auf der einen Seite ist also super klar, dass die PSOE nicht wollte. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Die linksgerichtete Bürgermeisterin von Barcelona, Frau Ada Colau, hat sich nach der Parlamentsneuwahl in Spanien jetzt für die Bildung einer breiten Front linker Parteien zur Überwindung der politischen Blockade ausgesprochen. Entweder die Linken bilden eine breite Front oder wir fahren alle zur Hölle. Das schrieb die 45 Jahre alte Politikerin gestern Abend auf Twitter. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und was jetzt eigentlich passieren müsste, ist, dass die Leute, die es nicht geschafft haben, einen Dialog und eine Koalition zu bilden, die müssen eigentlich zurücktreten. Das heißt, sowohl Pedro Sánchez als auch Pablo Iglesias müssten einfach weg von der Spitze und ihre ganze Führungsklique weg. Und da müssen neue Leute ran, die fähiger sind, die bewusster sind und die mehr Fingerspitzengefühl haben für Koalitionen. Und hier verweise ich nochmal auf Ada Colau, die hat das geschafft. Gut, meine Damen und Herren, es ist mittlerweile 14.15 Uhr. Mittlerweile ist es draußen auch sonnig und es ist eigentlich ein schöner Herbsttag. Vor den Katastrophen noch ein Lied und dann gibt es aktuellere Sachen aus der ganzen Welt. Es ist Montag, der 11. November 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Die erste Nachricht kommt aus Hongkong. Bei einem Angriff während einer Wahlkampfaktion ist ein Hongkonger Abgeordneter, der als Unterstützer der chinesischen Regierung gilt, verletzt worden. In einem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einem aus einer Tasche gezogenen Gegenstand auf Junius Ho einsticht, als dieser am Mittwochmorgen in seinem Wahlbezirk Tuen Mun um Stimmen wirbt. Bei dem anschließenden Gerangel seien drei weitere Menschen verletzt worden, darunter auch der mutmaßliche Täter. Das berichteten örtliche Medien. Dieser sei nach dem Vorfall festgenommen worden. Ho musste laut einer Mitteilung seines Büros operiert werden. Er sei am Brustkorb verletzt worden, aber nicht in Lebensgefahr. Die Hongkonger Regierung verurteilte den Angriff scharf und kündigte eine eingehende Untersuchung an. Lavrov ist gegen das Verbot der deutschen Welle. Moskau, Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat sich gegen ein vom Parlament angeregtes Verbot der Tätigkeit der deutschen Welle ausgesprochen. Er unterstützte Vorschläge zum Entzug der Akkreditierung ausländischer Medien nicht, sagte der russische Chefdiplomat am Mittwoch laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax. Das Parlament hatte das Außenministerium im September zu einer Prüfung aufgefordert, ob die Deutsche Welle weiterhin in Russland arbeiten dürfe, nachdem der Sender im Sommer zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufgerufen habe. Das ist ja immerhin ein Ding. Dann gab es ja in Deutschland, wie alle wissen, die großen Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Da haben wir alles Mögliche gesehen, zum Teil auch sehr interessante Sachen. Da gab es ja das große Konzert, dirigiert von Barenboim vor dem Brandenburger Tor. Da wurde Beethoven aufgeführt. Dann gab es bei dem Spiel Hertha, ich glaube gegen Leipzig, da hatte man auf dem Spielfeld eine Mauer gebaut. Die wurde dann von den Spielern abgerissen und so weiter. Also Deutschland hat sich da ganz schön gefeiert. Aber die bösen Sachen sind jetzt nicht so zum Vorschein gekommen. Nämlich die sogenannte Treuhandanstalt. Die war nämlich das Vehikel der Westeliten zur Ausplünderung des Anschlussgebiets. Hier protestierten Arbeiter aus Bischofferode gegen die Schließung ihres Kraftwerks zum Beispiel, ihres Kaliwerks. Zum 30. Jubiläum des Mauerfalls nahmen die Satiriker Max Uthoff und Klaus von Wagner die offizielle Geschichtsschreibung aufs Korn, die gerade zu Hochform aufläuft, um die Arbeit der Treuhandanstalt schön und die von ihr abgewickelte DDR immer weiter schlecht zu reden. Da dürfte kein Auge trocken geblieben sein, als Uthoff vormachte, wie das DDR-Vermögen verhökert und den zumeist aus der BRD stammenden Kaufinteressen auf alle Rückfragen gleichklingend versichert wurde, dass der Staat schon für sämtliche Risiken einstehen werde. Ergebnis: der Ausverkauf fuhr ein dickes Minus ein. Interessant war in diesem Zusammenhang der Hinweis auf den SPD-Höcke Thilo Sarrazin. Schließlich spricht alles dafür, dass die von ihm seinerzeit mitpropagierte Währungsunion nicht voreilig war oder missglückt, sondern von Anfang an dazu diente, die DDR-Wirtschaft zu ruinieren und den Westeliten die Taschen zu füllen. Auch das Aufkommen der extremen Rechten ist in dieser Perspektive alles andere als zufällig. Kommen wir zum Thema Klimawandel. Über 11.000 Wissenschaftler warnen vor dem sogenannten Klimanotfall. In einer gemeinsamen Erklärung zeichnen tausende Wissenschaftler ein düsteres Bild von der Zukunft der Menschheit, sollte der Klimawandel nicht aufgehalten werden. Der beschleunige sich rascher als bisher angenommen. Knapp 4 Wochen vor dem UN-Klimagipfel erklärten mehr als 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern im Fachjournal Bioscience, wenn sich das menschliche Verhalten, das zu Treibhausgasausstoß und anderen den Klimawandel begünstigenden Faktoren führt, nicht grundlegend und anhaltend verändere, sei unsägliches menschliches Leid nicht mehr zu verhindern. Aus den vorliegenden Daten wird klar, dass ein Klimanotfall auf uns zukommt, heißt es in der Erklärung der Forscher, darunter auch 871 Wissenschaftler deutscher Universitäten und Institute. Demnach hätten Wissenschaftler eine moralische Pflicht, die Menschheit vor jeglicher katastrophaler Bedrohung zu warnen. Das sagte Co-Autor Thomas Newsom von der University of Sydney. Obwohl global seit 40 Jahren verhandelt wird, haben wir weitergemacht wie vorher und sind diese Krise nicht angegangen. Das sagte William Ripple, der den Zusammenschluss der Wissenschaftler gemeinsam mit seinem Kollegen Christopher Wolf von der Oregon State University in den USA anführt. Der Klimawandel ist da und er beschleunigt sich rascher, als viele Wissenschaftler erwartet haben. Die Forscher fordern in ihrem Beitrag in dem Fachjournal Veränderungen vor allem in 6 Bereichen. Umstieg auf erneuerbare Energien, Reduzierung des Ausstoßes von Stoffen wie Methan und Ruß, besserer Schutz von Ökosystemen wie Wälder und Mooren, Konsum von mehr pflanzlichen und weniger tierischen Produkten, nachhaltige Veränderung der Weltwirtschaft und Eindämmung des Anwachsens der Weltbevölkerung. Gut, hören wir jetzt mal die ARD-Tagesthemen, die Nachrichten vom Tage in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erneut Demonstrant bei Anti-Regierungsprotesten in Hongkong angeschossen. Der 21-Jährige ist nach Krankenhausangaben in einem kritischen Zustand. Die Polizei erklärte, verantwortlich für den Schusswaffengebrauch seien illegale Taten von Randalierern gewesen. Am Wochenende hatten sich die Proteste erneut verschärft. Parlamentswahl in Spanien. Die Sozialisten von Regierungschef Sanchez bleiben zwar stärkste Kraft, haben aber weiter keine absolute Mehrheit. Der konservative Block unter Führung von Casado konnte zulegen. Damit droht erneut ein Patt, wie schon nach der vorherigen Wahl im April. Boliviens Präsident Morales kündigt Rücktritt an. Nach landesweiten Massenprotesten gegen seine umstrittene Wiederwahl wolle er damit zur Wiederherstellung der Stabilität beitragen, erklärte Morales. Seinen politischen Gegnern warf er vor, sie hätten einen Bürgerputsch gegen ihn angezettelt. Zahl der Wohnungslosen in Deutschland steigt. Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine aktuelle Schätzung berichtet, waren 2018 insgesamt 678.000 Menschen ohne Wohnung, 4,2% mehr als noch ein Jahr zuvor. Gestiegen ist demnach vor allem die Zahl wohnungsloser anerkannter Flüchtlinge. Schwere Waldbrände in Australien. Der Bundesstaat New South Wales rief den Notstand aus. Behörden sprachen von der gefährlichsten Buschbrandwoche, die die Nation jemals erlebt habe. Seit Freitag zerstörte das Feuer mehr als 150 Häuser sowie 8500 Quadratkilometer Wald- und Ackerfläche. Das Wetter, teils trüb durch Nebel oder Hochnebel, teils freundlich am Nachmittag im Westen und Süden, aufziehende Wolken, im Westen auch Regen. Höchstwerte von 1 bis 9 Grad. Wir haben es ja gerade gehört, immer mehr Obdachlose in Deutschland, aber auch immer mehr Armut. Jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Das geht aus einer Studie hervor. 3 Millionen Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland sind arm. Das bestätigte die Arbeiterwohlfahrt, AWO, mit der Veröffentlichung ihrer AWU-ISS-Langzeitstudie am Mittwoch. Für diese Bestandsaufnahme verglich der Sozialverband unterschiedliche Armutsdefinitionen. Nach den Statistiken der Europäischen Union und des Statistischen Bundesamts, der BRD, gelten etwa 15% der Kinder und Jugendlichen als von Armut gefährdet. Auf Grundlage des Mikrozensus von 2017 wurde ein Armutsrisiko von 20,4% errechnet und das sozioökonomische Panel von 2014 ergab eine Armutsquote von 21,4%. Anders ausgedrückt, so die AWO, kann man sagen, dass etwa jedes fünfte Kind bzw. 3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Nach Schätzungen des Kinderschutzbundes liegt die tatsächliche Armut von Kindern gar bei 4,4 Millionen. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass der Übergang ins Erwachsenenalter für die armen Kinder ungleich problematischer ist. Dies zeigt sich zum Beispiel in Form eines verzögerten oder noch nicht bewältigten Ausbildungsabschlusses oder der Integration in den Arbeitsmarkt. Ein Drittel der Befragten sei demnach von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter arm geblieben. Der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider kommentierte die Ergebnisse gegenüber Junge Welt so: Leider bestätigt die Studie, was wir schon lange wissen. Ein Fünftel aller Kinder wächst in Armut auf. Hinzu kommt die traurige Erkenntnis, dass aus jedem dritten armen Kind ein armer Erwachsener oder eine arme Erwachsene wird. Der Umkehrschluss, dass 2/3 der armen Kinder der Armutsspirale entfliehen können, ist allerdings nur bedingt zulässig, denn von den rund 230 im Jahr 1999 als arm eingestuften Kinder konnten bei der Wiederholungsbefragung im vergangenen Jahr nur 41 Personen erneut erreicht werden. Jeder dritte davon war immer noch arm. Besonders häufig betroffen waren diejenigen, die im jungen Erwachsenenalter eine Familie gegründet hatten. 2/3 der damals armen Kinder hatten den Ausstieg aus der Armut geschafft. Aber klar, ein Thema, das uns auch jetzt hier in diesem Nachrichtenblock beschäftigt, sind ja immer noch die Wahlen hier von gestern in Spanien, oder Werner? Ja, ja, also jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Ja? Und vorher hatten wir ja schon gesagt, also ich denke, der wird eine Minderheitsregierung versuchen durchzukriegen und irgendwie versuchen, Podemos und die PP dazu zu bringen, sich der Stimme zu enthalten, dann muss er seine Zugeständnisse machen, so, damit die das auch tun. Und noch ein weiterer Grund, die Frage ist nicht so sehr vielleicht die, ob er jetzt mit Podemos zusammengeht oder nicht, sondern die Notwendigkeit, einfach eine progressive Politik zu machen. Das würde jetzt anliegen und nicht nur, um alles zu tun, um diese Gefahr von rechts der zu begegnen, obwohl das ja im Grunde die zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und was dann noch dazu kommt eben in nächster Zeit, also wir haben ja sowieso immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit, die prekären Arbeitsbedingungen der Leute, dann die jungen Leute nach dem Studium oder während des Studiums oder um zu studieren gehen ins Ausland, die Zwangsräumung geht weiter und es wird noch schlimmer kommen, weil weltweit alle und jeder sagen, dass die nächste Krise auf uns zukommt. Ja. Besser wird's nicht, außer für einen, der heißt Warren Buffett, ein bekannter Spekulant, einer der größten, weltweit größten Spekulanten. Und die haben jetzt gerade seine Holding, die haben jetzt gerade die Resultate vom dritten Semester veröffentlicht. Und der hat jetzt 114 Milliarden rumliegen, so in der Portokasse. Der weiß nicht, was er damit machen soll. Ne? Also, oh, das klingt ja gefährlich. Ja, ja. Wenn die Reichen nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, dann kaufen die Städte, Stadtviertel, Häuser, ja, ja. Schiffe, Land. Also jedenfalls sieht es so aus. Ja, die Börsenkurse sind seinem Geschmack nach noch viel zu hoch. Hat er ja recht. Und jetzt wartet er natürlich, bis die noch weiter runtergehen. Dann Staatsanleihen zu kaufen, das bringt's auch nicht. Ne? Die haben ja eine ganz minimale Rendite oder sogar in Deutschland, in der Schweiz Negativzinsen. Ja? Und dann passiert das, dann kaufen sie ganze Städte oder Stadtteile. Und das wiederum bewirkt dann, dass die Mieten und die Grundstückspreise hochgehen. Ja. Also nicht alle werden eine Krise haben jetzt in nächster Zeit. Ja, da sind wir wieder beim Thema gerechte Verteilung des Reichtums. Enteignung wäre hier angesagt. Wie St. Martin, die Hälfte, man muss ihnen ja nicht alles wegnehmen, dann zetteln die noch einen Bürgerkrieg an, sondern die Hälfte, die müssten 50% ihres Reichtums direkt abgeben und dieser Reichtum müsste direkt sozialen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Gut, kommen wir zum Barcelona-Nachrichtenblock. Da gibt es auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland vom heutigen Montag, dem 11. November 2019. Zuerst einmal ist da das Thema Katastrophen. Die Schäden durch die schweren Unwetter im Oktober belaufen sich allein in der Provinz Montblanc, Tarragona, auf ca. 12 Millionen Euro. Flüsse traten über die Ufer, Bäche wurden zu reißenden Strömen, die auf ihrem Weg zum Meer alles mit sich fortrissen. Autos, Bäume, Hütten, ganze Gebäude und leider auch insgesamt 5 Menschen und es gab Tote zu beklagen. Dann kommt etwas sehr Interessantes, die Operation Judas, Operation Judas. Die von der Polizei und der sagen wir mal Bundesanwaltschaft, als Operation Judas, Operation Judas bezeichnete Polizeimaßnahmen haben laut Polizeiangaben einen Plan zur Besetzung des katalanischen Parlaments vereitelt. Die verhafteten CDR-Mitglieder hatten angeblich vor, sich zusammen mit dem katalanischen Landespräsidenten Quim Torra im Parlamentsgebäude der Landesregierung im Parc Ciudadela einzuschließen und dort die unabhängige katalanische Republik auszurufen. Also schon das ist ja sehr gewagt, weil wenn der ihnen die Tür aufmacht und dann schließen sie sich da ein, dann wäre das ja schon ein Riesenquatsch, so ein Plan. Der hat weder Hand noch Fuß, aber er ist aufgedeckt worden. Die CDR-Verschwörer benutzten Decknamen für Torra und Puigdemont. Torra wurde in der Kommunikation des Kommandos Gandalf genannt. Gandalf ist dieser Weise mit dem Wanderstab aus dem Herrn der Ringe. Puigdemont hatte den Decknamen Lisa. Ziel war es, die spanische Zentralregierung so weit zu provozieren, dass Madrid die Armee in Katalonien einsetzen müsste. Es wäre dann wie der 1. Oktober 2017, so sagten die Leute selber, aber mit Armee. Das spanische Fernsehen und dann auch die regionalen Sender zeigten in ihren Nachrichtenkanälen am Wochenbeginn Bilder von Verhören, wo der Festgenommene, ein gewisser Ferran Jolis, gestand, dass der katalanische Präsident Torra hinter dem Plan stehe. Jolis soll auch die Telefonnummer von Puigdemonts Schwester auf seinem Handy gespeichert haben. Also, da haben wir es ja, da haben wir den Salat. Der ganze Puigdemont-Clan ist damit verwickelt, so heißt es offiziell. So, das war die Verschwörung hier in Katalonien, die aufgedeckt wurde. Dann kommen wir zum zweiten Thema im Barcelona-Block, die Zwangsräumungen. Trotz einer Menge von Nachbarn und Anwohnern, die protestierten, konnte am Mittwoch eine Zwangsräumung in der Calle Autonomía von Barcelona nicht verhindert werden. Opfer der Mossos d'Esquadra waren in diesem Fall eine Frau, Cecilia, und ihr 18-jähriger Sohn, die seit 6 Monaten im Mietrückstand waren, wegen einer Mieterhöhung von 300 Euro. Die sollten also jetzt 300 Euro mehr zahlen. Die PAH, das ist die Plattform gegen die Zwangsräumungen, hat zu Protesten aufgerufen. Eine Sprecherin erklärte, man habe zwar die Zwangsräumung nicht verhindert, aber es wurde erreicht, dass für Cecilia und ihren Sohn zumindest eine Ersatzunterkunft in einer Pension bereitgestellt werden musste. Dann bin ich vorhin hier die Straße runtergegangen. Hier gibt's noch eine Buchhandlung in der Straße, in der Straße, die von der Plaza San Jaume runterführt zu unserem Radiosender. Und da habe ich ein Buch im Schaufenster gesehen. Das Buch über die Plaza Real ist erschienen. Es heißt Leben und Wunder des Plaza Reals. Vida y Milagros de la Plaza Real. Der Autor ist Herr Xavier Terros. Wir sind ja hier angesiedelt auf der Plaza Real. Der Autor versammelt in diesem Buch Geschichten und Fotos und Geschichte und Geschichten des Platzes, der hier als Belle de Jour unter den Plätzen Barcelonas gilt. Die Plätze, die es in Barcelona gibt, nehmen wir mal die Plaza Catalunya, Plaza Lesseps, Plaza Tetuán, Plaza España, Plaza Glorias und Plaza Cerdà. Die können alle mit unserer schönen Plaza Real hier unten gar nicht mithalten. Belle de Jour der Stadtarchitektur, halb Dame, halb Luder auch. 55 Meter breit ist unser schöner Platz hier unten, wenn man aus dem Fenster guckt. 83 Meter lang, das ist unsere Plaza Real. Das Buch ist eine Auftragsarbeit übrigens der Geschäftsleute und der Freunde der Plaza Real. Das heißt, alles, was hier an Geschäften um die Plaza wohnt, hat dieses Buch beauftragt. Kaffeehäuser, Kneipen, Bordelle, Läden, Anekdoten, Ereignisse, akribisch wird alles festgehalten in diesem Buch. Das Buch hat 222 Seiten und versucht, eine Chronik des Platzes anzureißen, wobei die abenteuerlichsten Anekdoten ans Tageslicht kommen. So zählte die Polizei vor ein paar Jahren an einem einzigen Tag über 60 Drogendealer auf der Plaza Real. Die Plaza Real oder der Plaza Real? Auf Spanisch ist es natürlich La Plaza, die Plaza, auf Deutsch der Platz. Insofern variiere ich manchmal den Artikel auf Deutsch. So Carles Colts in El Periódico, Da gab es einen langen Artikel, eine Buchbesprechung, sei einzigartig in der Stadtarchitektur. Ein kohärenter Architekturstil sei hier zu sehen, im Gegensatz zu dem Kakophoniestil aller anderen Plätze der Stadt. Contrabanda FM hier in der Passage Maros ist Teil dieses Platzes. Thema Tanzkultur. 6 Monate nach der Ankündigung, die Diskothek Pacha zu schließen, hat das Rathaus von Barcelona nun am Mittwoch die Schließung des Lokals bekannt gegeben. Offiziell wird angegeben, das Lokal erfülle nicht die Sicherheitsauflagen. Letzte Woche wurden die Einspruchsfristen gegen die Schließung abgeschmettert. Es handelt sich laut Angaben der Stadtverwaltung um eine Vergnügungszone, deren Modell sowohl aus Sicherheitsgründen als auch für das Leben der Anwohner unhaltbar geworden ist. 1,6 Millionen Partygäste pro Jahr, die meisten davon in der Nachtzeit, haben den Bezirk an der Via Olympica zu einem Babylon aus Alkohol, Drogenhandel, Gewaltkriminalität und Schmutz werden lassen. Durch den Abzug der katalanischen Polizei befand sich die Sicherheit dieser Zone allein in Händen von privaten Wachschutzfirmen, die den Problemen nicht gewachsen waren. Frau Galapin, die Concejala für Ciudad Bella, kündigte an, dass auch die anderen Diskotheken der Zone geschlossen werden sollen, wie das Choco und das Carpe Diem. An ihrer Stelle werde man versuchen, am Front Maritim nach und nach eine Makrozone für wissenschaftliche Einrichtungen zu etablieren. Und die letzte Nachricht heißt Sabotage und Krawall. Ein CDR-Mitglied aus dem sogenannten Kommando der ERT, Equipe de Reposta Tactica, wird von der Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts angeklagt. Der Mann soll zusammen mit Gleichgesinnten Sprengstoffanschläge auf öffentliche Einrichtungen und Strommasten geplant und vorbereitet haben, so ein Sprecher der Audiencia Nacional. Der Beschuldigte, ein gewisser Eduard Garzón, gab an, Termita, einen hochentzündbaren Sprengstoff hergestellt zu haben oder herstellen zu wollen. Mittlerweile sind auch Fotos durch die Presse gegangen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Werner. Da liefen einige Fotos, die letzten Tage geisterten durch die Blätter. Da sieht man den Beschuldigten mit einem Sturmgewehr vor einer Katalonienfahne posieren. Und dann sah man diese Fotos mit dem Sprengstofffeuer, das da im Hintergrund flammte. Das soll der Beschuldigte gewesen sein. Und die Guardia Civil sagt dann gleich dazu, dass sie nicht bestätigen kann oder nicht beurteilen kann, ob diese Maschinenpistole, die er in der Hand hat, echt ist oder nicht. Ja. Also von diesen ganzen Geschichten da natürlich, was da jetzt war, Artikel und Fotos und teilweise gefilmt, Filmaufnahmen von diesen Verhören. Also ich glaube da immer nur die Hälfte von allem, egal welche Seite da irgendwas darüber erzählt. Wenn man genau hinguckt, dann gibt es auch schon allein beim Hingucken so viele Widersprüche und Seltsamkeiten. Wenn der Typ wirklich ein gefährlicher Gewaltverbrecher wäre, wäre der denn so blöd, dass der Fotos von sich macht, wo der da mit einer Kalaschnikow und offenem Gesicht rumfuchtelt? Das macht man doch, wenn überhaupt, dann mit einer Hasskappe oder mit einer Gesichtsvermummung. Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann, ob das Gewehr aus Plastik oder Gummi ist, gut, junge Leute, denen gefällt es oft, in kriegerischen Posen da sich Selfies zu machen oder sich von ihren Freunden fotografieren zu lassen, mit Äxten, mit Samurai-Schwertern und was auch immer. Das kommt auch noch dazu. Und da sollte man schon unterscheiden und mal genau hingucken. Gut, hiermit beende ich den Katastrophenblock. Ein Lied und dann kommen wir zum Kino. Yeah. Terveiset Lapista Nimanslantin kuuntelijoille. Die letzten Minuten im heutigen Niemandsland, das Thema Kino wie immer. Was gibt's da anzukündigen oder zu sehen? Also ich habe nur einen, nach einer Woche Pause gibt's diese Woche übermorgen wieder Mittwochskino im Goethe-Institut um 19.30 Uhr und zwar passend zum 9. November, Bornholmer Straße. Also wer Zeit und Lust hat, da sollte man vielleicht reingehen. Ja, Bornholmer Straße, das war ja ein Grenzübergang damals zwischen West-Berlin und Ost-Berlin. Und da gibt es einiges an Anekdoten und Geschichten zu erzählen. Und da wurden Schicksale auf die Prüfung gestellt. Ich habe auch einen Film gesehen, falls du jetzt nichts mehr hast zum Ankündigen oder zum Sehen. Ich habe einen Film gesehen, den empfehle ich allen Leuten, die, ja, wie soll ich sagen, sich für britische Geschichte interessieren. Und zwar heißt der Film Downton Abbey. Downton Abbey ist ja schon bekannt als Serie und ich habe zwei Staffeln von der Serie gesehen, die hat mir sehr gut gefallen übrigens, diese Serie, und jetzt habe ich den Film auch nochmal im Kino gesehen und muss sagen, die englische Oberschicht und die englische Klassengesellschaft zu sehen, wie sie von einem Tory dargestellt wird, der Autor dieser Serie ist nämlich ein Konservativer, der uns versucht, den Adel, den britischen Adel und sogar das Königshaus, das britische Königshaus schmackhaft zu machen, das ist ein Genuss. Man kann also wirklich gucken, wie es gemacht wird und wie da in Harmonie und auch mit all ihren Konflikten und Alltagssorgen die zwei Klassen, die da sind und dann auch noch die Mittelschicht nebeneinander herleben und füreinander da sind. Da ist einmal die Familie des Lords und dann ist da die große Dienerschaft. Ich bringe mal kurz den Trailer und dann gebe ich ein paar Informationen zu dem Thema. ¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet. No me he cambiado. Solo debes quitarte el sombrero. Oh, ich habe den Trailer auf Spanisch erwischt. Na gut, müssen wir uns erstmal damit begnügen. Ich bringe ihn gleich mal auf Englisch, weil das Englisch, das da gesprochen wird, ist auch sehr toll und sehr schönes British English, wo alle Leute, die Englisch lernen, da auch ihren Spaß haben werden. Moment, ich hole mal den englischen Trailer, den habe ich jetzt hier auf British English. Are you here for dinner, Mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. I want every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Heaven. What is it? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the King's butler. We have come to Downton in advance of their Majesties. The royal butler's terribly scary. Stay out of our way. I am their Majesty's chef. I want the olive oil now. He wants a clip round the ear now. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Can I help you at all? I'm Lady Bagshaw's maid. Might as well admit, I like her. She is a scheming little minx. What piffle you talk. There is no need to argue. I never argue. I explain. Our staff have nothing to do. Nothing. It's not right for us to be humiliated in this way. CB. We want to defend Downton's honour. We think we should fight back. This is treason. Okay, das sollte reichen, um einen Eindruck zu haben vom Trailer Downton Abbey. Nach 6 erfolgreichen Staffeln, 6, kommt die preisgekrönte britische Serie nun auf die große Leinwand. Sie ist schon da und setzt auf Bewährtes. Und das ist nicht nur schlecht. Da gibt es auch einiges, was ich sagen würde, lohnt sich zu gucken, auch für Leute, die die Serie nicht gesehen haben. Filme nach erfolgreichen Serien können sich ihres Publikums sicher sein. Bei komplexen und personalintensiven Geschichten wie Downton Abbey müssen sie das auch, denn ohne eine ausführliche Genealogie der Adelsfamilie Crawley lassen sich Intrigen, Streitigkeiten und Liebesverflechtungen kaum nachvollziehen. Und trotzdem funktioniert Downton Abbey auch für Neulinge, denn der Film zieht, wie schon die Serie, dank großartiger Kostüme, detailverliebter Kulissen und fein austarierter Dialoge mit britischem Humor in den Bann. Downton Abbey, der Film, knüpft mehr oder weniger an das Ende der letzten Staffel von 2015 an. Er spielt im Jahr 1927 und fast alle sind dabei. Lord Grantham, dargestellt von Hugh Bonneville, übergibt das Zepter an Tochter Mary, gespielt von Michelle Dockery. Ihre Schwester Edith, gespielt von Laura Carmichael, hat sich inzwischen an das Leben als Ehefrau gewöhnt. Dienstmädchen Anna, oder Anna, Joanne Fogart und Mr. Bates, dargestellt von Brandon Coyle, haben mittlerweile ein Kind. Der altgediente Butler Carson, dargestellt von Jim Carter, ist in Rente. Für den neuen Butler, Thomas Barrow, gespielt von Robert James Collier, sowie für den verwitweten Crawley-Schwiegersohn Tom Branson, gespielt von Alan Leitch, deutet sich neues Liebesglück an. Und über allem thront als graue Eminenz Violet Crawley, gespielt, Achtung, dafür lohnt es sich schon alleine den Film und auch die Serie zu sehen, von einer großartigen, umwerfenden Maggie Smith. Eines Tages kündigt sich königlicher Besuch an. Ein Lunch, eine Parade und ein Dinner für George den V. und Queen Mary sollen organisiert werden. Downton Abbey ist da natürlich in heller Aufregung. Der pensionierte Butler Carson wird aus der Rente geholt, Silber und Kristall auf Hochglanz poliert. Lady Mary quält unterdessen die Frage, ob der Erhalt von Downton Abbey überhaupt noch zeitgemäß ist, und der Countess of Grantham, das ist Smith, bereitet der Besuch mulmige Gefühle, weil ihre Cousine Lady Bagshawe, dargestellt von Imelda Staunton, zum royalen Gefolge gehört. Gut, mehr will ich nicht verraten. Die Produktion ist 2019. Der Regisseur ist Michael Engler. Drehbuch stammt von Julian Fellowes. Und die Darsteller sind, wie gerade gesagt, Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith und viele, viele andere. Bleibst du zum Dinner bei uns, Mama? Es ist ein Buffet. Und ich bin nicht umgekleidet. Du könntest doch nur deinen Hut absetzen. Du tust dir, als sei das so einfach. Himmel. Was ist denn? Der König und die Königin erweisen uns die Ehre. Was? Na, großartig. Im Filmmagazin Film von der EPD gibt es im vergangenen Monat eine Reportage zum Thema Mauerfall. Im November ist das 30. Jubiläum der Grenzöffnung und wird gefeiert, ein welthistorisches Ereignis, von dem der deutsche Film aber, so urteilt die Zeitschrift, merkwürdig verhalten und mit Fokus auf den Privaten erzählt. Dann gibt es einen langen Artikel von Herrn Rudolf Worschech über unser Wendekino, vom Klassiker Goodbye Lenin bis zur aktuellen Romanze Zwischen uns die Mauer. Am Ende sitzt Herr Lehmann am Tresen einer ziemlich heruntergekommenen Trinkerkneipe, Eigentlich heißt er ja Frank mit Vornamen, aber alle nennen ihn Herr Lehmann in SO 36 Berlin-Kreuzberg. Herr Lehmann bedient selbst im Einfall, so heißt der Laden, und ist so etwas wie eine provisorische Existenz. Er hat eine gescheiterte kurze Liebe hinter sich. Seine Eltern aus Westdeutschland waren da. Ein Besuch in Ostberlin endet am Grenzübergang wegen Devisenschmuggels. Und gerade hat er seinen Künstlerkumpel Karl ins Krankenhaus gebracht. So, dann passiert Folgendes. Habt ihr schon gehört? Die Mauer ist offen. Die kommen jetzt alle rüber. Ja, hat Freund von meiner erzählt. Habt ihr schon gehört? Das Neueste, die Mauer ist offen. Die kommen jetzt alle rüber, sollte man sich vielleicht mal ansehen. Das ruft jemand in die Kneipe. Aber Herr Lehmann bleibt auch angesichts der jubelnden Menschenmassen im Schwarz-Weiß-Fernseher mit Antenne hinter der Theke Herr der Lage. Erstmal austrinken, sagt er. Später wird er dann doch zur Mauer fahren und staunend und ein bisschen verständnislos die Leute aus der DDR in Augenschein nehmen. So, das ist also ein Film, der das Thema Maueröffnung betrifft. Dann gibt es eine ganze Reihe von Filmen, die hier aufgezählt werden. Goodbye Lenin zum Beispiel ist der nächste. Herr Lehmann war der erste. Dann Die Stille nach dem Schuss ist auch ein Film, der sich mit dieser Problematik beschäftigt. Und eben, wie Werner gerade gesagt hatte, Bornholmer Straße, der, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du ja nochmal wiederholen, im Goethe-Institut läuft diese Woche oder wann? Am Mittwoch um 19.30 Uhr, natürlich in Originalversion, Deutsch mit spanischen Untertiteln. Gut, dann gibt es noch einen Film, den ich noch empfehle, Sonnenallee, ist auch ein toller Film. Und der Film Gundermann über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann. Jo, das war's schon für heute, wir müssen raus. Werner, letzte Worte, Schlussworte. Das Wort zum Montag. Ja, bueno, nächste Woche sind wir dann nächsten Montag wieder ein bisschen schlauer als heute und jetzt werden wir sehen, wie das hier in Spanien weitergeht. Ich meine, 9. November, es geht ja im Grunde nicht nur um die Mauer, sondern wir müssten auch nochmal den 9. November 1938 uns erinnern an diese Nacht, die die Nazis genannt haben, die Reichskristallnacht. Und dieses Problem scheint, taucht jetzt auch wieder auf, all überall in Deutschland, hier mit den Parteigängern der Vox. Daran sollten wir vielleicht auch denken. Jo, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Sie ein bisschen informiert, hat sie ein bisschen wissender gemacht, als sie es vorher waren, oder auch ein bisschen kritischer, oder wir haben sie auch zum Widerspruch herausgefordert. Das wird uns auch gefallen. Machen Sie es gut, verbringen Sie eine wunderschöne Woche, bleiben und werden Sie glücklich. Tschüss, Agur, Adeu. Darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen von Love and Peace und jeder Mensch ist frei. Wenn wir zusammen aufstehen, kann das wahr sein. Es ist soweit, ich frag, bist du dabei? Wir haben noch nicht die Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen. Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen. Wir werden den Krieg nicht länger tatenlos zuschauen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf, lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind, am Ende werden wir gewinnen, wir lassen diese Welt nicht untergehen, komm, wir ziehen in den Frieden. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Wir sind doch alle Blutschwestern und Brüder. Wir sind eine große Menschenfamily. Wir brauchen keine machtgeilen Idioten mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie. Ich hör John Lennon singen, give peace a chance. Und es klingt wie ein Vermächtnis aus dem All. Damit das Weltgewissen endlich aufwacht. Denn es ist 5 Sekunden vor dem